Kundgabe 5690. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.6.1953. Ausreifen nur durch Liebe. Verrichtet immer nur Werke der Liebe und euer geistiger Aufstieg ist garantiert. Ihr könnet anders nicht reifen als durch die Liebe. Ich kann euch wohl mit meinen Gnadengaben beistehen, doch immer nur sollen diese euch anregen zum Liebe wirken, weil aus der Liebe alles andere hervorgeht. Ein starker Glaube, ein umfassendes Wissen und die alles überwindende Kraft, die in mir ihren Ursprung hat. Ob ich euch nun mein Wort zuleite, ob ich euch schicksalsmäßig in den Weg trete, um einzuwirken auf euch, dass ihr euch an mich wendet im Gebet, immer ist es die Liebe, die euer Herz erfüllen soll, die sowohl mein Wort lehret, als auch mich bestimmt, euer Gebet zu erhören, weil die Liebe erst den Glauben in euch zeitigt, der auch das rechte Gebet euch sprechen lässet. Ihr könnet nur durch die Liebe reifen, und euer geistiger Fortschritt hängt allein von eurer Liebewilligkeit ab. Weshalb alle eure Bemühungen, mich euch geneigt zu machen, nutzlos wären, so ihr nicht euch bemüht, in der Liebe zu leben. Und ihr habet täglich und stündlich dazu Gelegenheit. Ihr sollet euch in Freundlichkeit euren Mitmenschen nähern. Ihr sollet ihre Not euch angelegen sein lassen. Ihr sollet mit ihnen fühlen, ihnen helfen, sie trösten und stützen. Ihr sollet nicht gleichgültig an der Not des Mitmenschen vorübergehen. Ihr sollet sie geistig und irdisch betreuen, wo es euch möglich ist. Ein freundliches Wort, ein guter Blick. Eine kleine Hilfeleistung schon tragen euch Liebe des Mitmenschen ein. Sie verhindern das völlige Erkalten der Liebe. Denn die Liebe soll gepflegt werden wie ein Pflänzchen, das es nicht verkümmere. Die Liebe ist alles. Und so die Liebe schwindet unter den Menschen, gibt es für sie auch keine Rettung mehr. Darum suchet, überall einen Liebefunken zu entzünden. Gebet viel Liebe, auf das ihr Gegenliebe findet. Denn nur dann kann mein Reich kommen, auch in diese Welt. Denn mein Reich ist, wo die Liebe ist, weil ich selbst dort weilen kann, weil ich selbst dann in meinem Reich bin, so ich in eure Herzen Eingang halten kann, die sich zur Liebe gestaltet haben. Die Liebe ist das Göttliche im Menschen, das aber auch euch die Vollendung sichert. Denn wer in der Liebe steht, der steht in der Wahrheit, in vollster Erkenntnis, er steht im Licht. Es gibt keinen anderen Weg zur Vollendung als den Weg der Liebe. Denn nur durch die Liebe findet ihr den Zusammenschluss mit mir und also auch die ewige Seligkeit. So ihr in der Liebe lebet, wird auch euer Erdenleben ein leichtes sein, denn dann bezieht ihr Kraft von mir und ihr werdet alles meistern können. Ihr stehet in unerschütterlichem Glauben an mich. Und ihr werdet durch diesen Glauben jede Not bannen können. So ihr in der Liebe lebet, seid ihr ständig mit mir verbunden. Und alles, was ihr nun wollet, vollbringet ihr mit mir und aus meiner Kraft. Amen.